Africa. Woohoo! Oh my God. What did you say, son? T'arrives à déchiffrer ça, tu es très fort. What does that mean? Nastrovia. Da. Nastrovia. Vive la révolution. Vive la révolution française. Aux armes, citoyens. Ton grimoire, qu'est-ce que ça veut dire? Vive la révolution. Tom. Les lettres et que tu essayes de les traduire, ça donne quoi? What does that mean? What does that mean? Da! Halam. Da. Do you know that song? Da. Attends, wait. Look for you on YouTube. C'était qui ça, de da? Tu te souviens cette chanson là? Spassibo. Da, sie liebt mich nicht, ich lieb sie nicht. Aha. Da, aha. Da. Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Vogel der Nacht, flieg hinaus bis zum Mond. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Spassibo. Da. Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Vogel der Nacht, flieg hinaus bis zum Mond. Vogel der Nacht, flieg hinaus bis zum Mond. Vogel der Nacht, flieg hinaus bis zum Mond. Sie liebt mich nicht, ich lieb sie nicht. Aha. Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Da. da, da. Vogel der Nacht. Flieg hinaus bis zum Mond. Moment. Nein, du liebst mich nicht. Warum nicht? Du liebst mich nicht, sie lieben mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, sie liebt da, mich nicht. Da, da. Let me. Nein, nein. Und doch, ich liebe dich, mein Song Schatz. Ich liebe dich. Du bist ein süßer Schatz. Da, da, da. Oh mein Gott. Aha. Aha. Aha. Oh. Attends, attends, ça ne va pas ça. Oh, hé, on se calme. Where is that stupid song gone? Du bist mein kleines Schätzchen. Trio. Oh. Alors, trio, je vais le mettre ici. Could not import. Nicht. What one? Attends. Tom, il est où mon repère? Ici. Bird of the night. I've got a bike, you can ride it if you like. Bird of the night. Ok, moment. Da da da. You can ride it if you like. Da da da. In German? Flieg zu ihr hin. Flieg zu ihr hin. Sag ihr, ich bin allein. Ich bin so allein. Vor der Nacht. Vor der Nacht. Sie muss mir verzeihen. Sie muss mir verzeihen. Sing ihr mein Lied. Sing mir mein Sag, Lied. Sag, es bricht mir das Hirn. Bring mir das Herz. Was kann ich tun, dann das ist nicht zu vergessen. Ich habe meine Deutsch vergessen, so ich kann nicht mehr singen. Gutes Deutsch, du das sprichst ist, gut Deutsch. Das ist du, ich habe das vergessen. Ja. Ja, ich habe in Dortmund 2 Jahre gelebt. Oh, ich verstehe dich sehr gut. Sehr gutes Deutsch. Gut. Merci. Very good. That's only 1.5 hours away from here. 1.5 Stunden von mir weg. Come and visit me, please. Dortmund? Da. Romka, Franzka, da. Da, da, da, da. Dortmund. Dortmund ist 1 Stunde von dir. Lol, Didi. D'atomique. Je te le dis, moi. You live, Tom? Do you live? You're going. Tu t'en vas. Do guest. Vec. Guten Nacht. Bis nächsten Mal. Nicht zu laut, hein? Du werdest schreck Traum. Zu alt. wenn du in meine Facebook schaust, hast du mein Alter. Okay, bist du schön, groß, riche und toll? Das ist Sauerkraut und Leberkäse. Ciao. But you need regime food. Здоровья. Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you want to live on with it, we welcome to fun. Thank you. De quoi? Yes, yes. But in English it's very hard. Lucky. We have some fun. We all up tonight together. Ça va trop vite. Et les Anglais, ils avalent leurs mots. We all up tonight to get lucky. We're up all night to get lucky. Oui. Oui, leave it. Double basse. Je vais aller voir double basse. See you later. Private. Non. Private. Et comment on dit au revoir en russe? Das Vidarnia. Alors, Thank you.